herzlich willkommen zum Uncast Episode 523 gegen allen Widerstand. Tja, kurz zur Sendung letzte Woche. Da habe ich ja gesagt, ich habe die Magic UI 3.1 Version bekommen auf meinem Honor View 20 und war sehr enttäuscht, dass da bestimmte Funktionen, die versprochen werden, ja, auch auf der Huawei-Webseite, nicht enthalten waren. Beispielsweise kein Cilia Voice Assistant, kein MeTime, das fand ich besonders schlimm, ja, und noch etliche andere Sachen, was nicht aufgetaucht ist. Ich habe mich deswegen auch schon mit dem Honor Kundenservice in Verbindung gesetzt. Der hat sich zwischenzeitlich mal gemeldet, hat aber noch ein paar Rückfragen gehabt. Und da bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Bis jetzt habe ich leider noch keine endgültige Antwort dafür. Auf der Huawei-Webseite sieht man ganz klar, dass die Funktionen in Magic UI 3.1 bzw. EMUI 10.1 integriert sein sollten. MeTime wird dort groß propagiert und beworben, ja. Aber es taucht nicht auf. Es ist eine Anleitung aufgetaucht im Internet, wie man jetzt MeTime zumindest trotzdem aktivieren kann. Allerdings, also zwei Sachen vorneweg. Erstens, eigentlich sollte das nicht notwendig sein, weil es ein offizieller Service von Huawei ist, der auch in Deutsch auf der deutschen Webseite von Huawei beworben wird. Ja. Sollte also das eigentlich nicht notwendig sein. Ich gehe von einem Bug aus, der auf einigen Geräten auftritt. Und ich schätze mal, das sind die Geräte, die eben noch die Google Play Services installiert haben, dass dort MeTime und Ähnliches eben nicht auftaucht, während das auf anderen Geräten, die HMS haben, also die Huawei Mobile Services und kein Google Play Store mehr und so weiter, dass dort dann eben MeTime richtig auftaucht. MeTime, um es nur mal kurz zu sagen, ist ein Videokonferenz- und Chat-System, das auch für Audio-Chats und für normale Chats und so weiter zu nutzen ist, also wunderbar. MeTime ist, sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Man hat eine Share-Screen-Funktion, wo man tatsächlich auch den Screen teilen kann, während einer Video-Wiedergabe und das alles sieht schon sehr, sehr schön aus und soll auch bei sehr dunklen Umgebungen perfekt zu sehen sein. Wollen wir mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall, wenn ihr die sofort probieren wollt, könnt ihr das möglicherweise aktivieren durch einen Trick. Vorsicht allerdings. Bei Honor bzw. bei Huawei kann man ja die Region wechseln. Wenn man das aber zu häufig macht, kann es sein, dass der Huawei-Account gesperrt wird. Vorsicht also, es könnte passieren. Der Trick dabei ist nämlich, dass man zuerst in die Einstellung geht, dort bei Systemaktualisierung auf Spracheneingabe klickt und die Region Deutschland in Region China umstellt, dann in die Telefon-App gehen, also ganz normal, den Dialer. Dort kann man dann, wenn man auf die drei Punkte klickt, eben auch die Einstellung machen, dass MeTime aktiviert werden soll. Dann kann man eben, nachdem man das aktiviert hat, wieder auch auf Deutsch umstellen, Region Deutschland, und damit war's das. Dann bleibt trotzdem MeTime im Dialer drin. Problem ist, dass hier zweimal die Region innerhalb kurzer Zeit umgestellt wird. Passt bitte auf, wenn ihr das zu häufig macht. Also wenn ihr das vorher schon mal gemacht habt, irgendwie seid vorsichtig. Ja, wenn ihr das häufig macht, dann wird euer Account gesperrt. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe jetzt die Vorgehensweise aus dem Huawei-Blog, huaweiblog.de. Ich werde es auch noch verlinken. Und dann könnt ihr das selbst mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich möchte warten auf die offizielle Lösung, weil das kann es ja wohl nicht sein. Außerdem ist ganz klar, wenn man das machen muss, um MeTime in Deutschland zu bekommen, also wenn das wirklich so sein sollte, dass man das machen müsste, um MeTime zu bekommen, dann braucht man das erst gar nicht zu aktivieren. Weil das ist ja eine Funktion, die lebt ja nur dadurch, dass es möglichst viele Leute haben. Wenn das aktiviert werden muss, war es das. Das ist vorbei. Das macht niemand. Okay? Es ist schon schwierig genug, sowas durchzusetzen, so ein Chat-System, ja, ein Videochat, selbst wenn alles so funktioniert. Aber ich würde mal sagen, selbst wenn man überhaupt in den Dialer gehen muss und das dort explizit aktivieren muss, dann ist das schon das Ende für MeTime. Das muss standardmäßig aktiviert sein, damit es sich überhaupt durchsetzen kann. Ja, was heißt durchsetzen? Also, dass es überhaupt genutzt wird von den Huawei und Honor-Nutzern. Ja. Durchsetzen ist dann wieder was ganz anderes. Aber ja, wenn ihr dann zum Beispiel wisst, okay, derjenige hat ein Huawei oder ein Honor-Telefon, dann könnt ihr mit MeTime anrufen, fertig. Ja, dann ist das was anderes. Aber wenn man das hier so machen muss, die 0,1%, die das dann machen, ja, pff, kann man gleich vergessen. Dann braucht man es erst gar nicht zu aktivieren, das hat nämlich keinen Sinn. Ja, also sehr, sehr schade, was hier wieder abgeht. Das ist wirklich ein sehr ärgerlicher Punkt. Ich habe auch Honor diesbezüglich gesagt, da will man schon absichtlich Huawei und Honor-Dienste nutzen, statt den Google-Dingern. Ja, da findet man das mal ausnahmsweise sogar gut, dass es jetzt mehr Huawei-Services gibt. Und dann kann man es nicht nutzen. Das ist wirklich mal wieder frustrierend. Und ehrlich gesagt, das ist genau der Punkt, wo mich auch bei Google immer wieder gestört hat, wo mich auch dazu gebracht hat, immer weiter wegzugehen von Google. Wenn man etwas Neues auf den Markt bringt, dann muss es einschlagen. Wenn man das so auf den Markt bringt, ja, wir wissen es nicht genau, sollen wir das jetzt aktivieren oder nicht aufpassen, dass da das erstmal oder dass da so ein Bug passiert am Anfang, ja, dann muss ich ganz klar sagen, dann sind die auf demselben Weg wie Google. Nämlich, dann fühlen sich die Leute, die wenigen Leute, die ja das sowieso überhaupt nutzen wollen, ja, ist ja nicht so, dass jetzt die Mehrheit der Menschen sagt, so wie ich, ja, jeder Dienst von Huawei ist geil und muss genutzt werden, ja. Ganz im Gegenteil, da gibt's viele Leute, die sagen, ja, Moment, aber Huawei, ich hab doch da was in den News gelesen, das sind doch die Bösen, oder? Nee, das nutze ich lieber nicht, ja. So ist doch in der Realität, ja. Und dass dann auch noch sowas passiert, dass die wenigen, die das dann auch noch wollen, noch in den Hintern getreten bekommen, das ist wirklich frustrierend. Und das ist bei Google andauernd passiert. Ich hoffe, dass das jetzt hier eine wirkliche Ausnahme bleibt bei Huawei, so dass es eben in absehbarer Zeit auch funktioniert und dass das sowas nicht nochmal vorkommt. Ja. Die sollten wirklich um jeden Kunden froh sein, der das will. Naja, okay. Gott, bringt nichts, sich weiter darüber aufzuregen. Deswegen gehe ich mal weiter und da komme ich zu was Schönem, ja. Line hat nämlich neue Stickers bekommen und sagt, was heißt neue Stickers? Sie kommen ja am laufenden Band neue Stickers. Ja, genau. Aber es gibt jetzt sogar richtig eine neue Art von Sticker, die sogenannten Effekt-Stickers. Die sind vielleicht mal hammerhart genial. Ich bin begeistert, ja. Die sind nämlich aus zwei Teile. Ja, also zuerst mal kann man den Sticker quasi schicken. Und wenn man den schickt, erscheint auch eine Animation auf dem Bildschirm beim Empfänger. Wie genial ist das denn? Also ein zweiteiliger Sticker sozusagen. Und da gibt es jetzt zwar noch nicht allzu viele. Ja, klar, die ist das jetzt auch, wie gesagt, ganz neu. Die erste Welle der Effekt-Stickers, aber immerhin schon mal mit den Line-Charakteren, ja, ganz klar, also der Brown-Effekt-Sticker. Dann gibt's Mickey und Friends Moving-Stickers mit diesen Effekten. zu kaufen, offiziell lizenziert natürlich von Disney. Hello Kitty Moving Backgrounds, Snoopy Moving Backgrounds und Doraemon Moving Backgrounds. Das sind alle die, die eben jetzt schon verfügbar sind und die sind alle wirklich gut gemacht. Ja, also der Hintergrund kombiniert eben mit dem Sticker, den man schickt, richtig schön. Coole Sache, wieder gut überlegt von Line. Und vielleicht ist auch der Zeitpunkt des Erscheinens dieser Stickers nicht ganz so unbedacht gewählt, denn es gibt, oder es war jetzt der Emoji Day. Ganz genau, am 17. Juli war das tatsächlich ein Thema, ja? der Emoji Day. Und Google hat sich das auch nicht nehmen lassen, die neuen Emojis anzukündigen für die neuen Android-Versionen, sprich also Android 11. Einige Stickers und Emojis sind übrigens auch in den alten Versionen über das Gboard nutzbar. Ja. Es ist wieder eine ganze Fülle. Bei manchen fragt man sich, ja, das hätte doch auch anders könne funktionieren. Ich meine, man muss ja nicht wirklich immer dauernd für alles fünf Emojis haben, ne, was früher mit einem ging. Aber okay, gut, was soll's. Dann sind noch ein paar interessante dazugekommen, wo man sich gefragt hat, Mensch, warum waren die denn nicht immer schon drin? Ja, ich meine, wir alle wollten ja den Bubble Tea Emoji. Ne? Das ist auf jeden Fall, das muss man haben, Bubble Tea Emoji. Ne? Ja. Aber ein paar alte Bekannte, die aus den Blob Emojis, die sind auch zurückgekommen als Form von Sticker. Ja. Auch hier ist wieder einiges hinzugefügt worden, was ich auch sehr begrüße. Also Google bleibt da zumindest seiner Emoji-Linie treu und ja, ich hoffe, dass das dann auch umsetzbar ist für ältere Versionen. Aber ehrlich gesagt, da ich denke mal, Android 11 muss man dann haben dafür. Jedenfalls ist natürlich bei dem Welt-Emoji-Tag immer wieder die Frage aufgetaucht, wer hat es denn erfunden? Ja, also das geht relativ weit zurück, es ist unglaublich. Viele denken, das ist hier so eine Sache, die erst ja mit Aufkommen von den Smartphones interessant wurde, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die gab es schon lange vorher. Die Emojis an sich wurden 1997, am 1. November 1997, ja, von einem Japaner entwickelt, der hier, Moment mal, genau, japanische Telekommunikationskonzern Softbank angehört hat, Programmiererin Mariko Kosaka. Auch der Designer Kurita, der hat dann das Ganze wohl auch, sagen wir mal, in den Massenmarkt gehoben. Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. 1999 wurde dann eben von dem Designer Shigetaka Kurita, genau, dann eben 176 von diesen Piktogrammen entworfen, und zwar für den Mobilfunkanbieter NTT Docomo. Und das war dann die ein richtiger Hype ist da ausgelöst worden. Ja. Denn dadurch konnten Menschen Emotionen transportieren über ihre über ihre Telefonnachrichten, das waren noch keine Smartphones, ja, über, ja, Textnachrichten, SMS waren es übrigens auch nicht, man kann es zwar vergleichen mit unseren SMS, es waren aber in Japan schon immer deutlich erweiterte Nachrichten, ja, mehr sowas wie Mails, ja, und So ging das dann eben hin und her. Man konnte auch das schnell schreiben, schnell Gefühle ausdrücken. Und das hat sich dann eben auch eingebürgert. Klar, bei den Japanern geht es ganz schnell. Und daher kommt übrigens auch der Name Emoji. Ja, das ist nämlich der Tat ein japanischer Begriff. Ja, und das setzt sich dann zusammen aus den Schriftzeichen für E, also Bild, Mon, Ausdruck, und Ji für Buchstabe. Ja. Zusammen eben Emoji. Ja. Man darf übrigens durchaus streiten, meiner Meinung nach gibt es keine Mehrzahl, also Emojis gibt es normalerweise nicht, auch wenn es immer wieder geschrieben wird, denn bei den japanischen Ausdrücken gibt es keine Einzahl oder Mehrzahl, das bedeutet auch, es gibt keine Animes, sondern es gibt nur Anime, der Anime, die Anime, und auch keine Mangas, sondern der Manga, die Manga. Und entsprechend, ja, genauso wie es auch keine Euros gibt, sondern nur 1 Euro und 2 Euro. Keine 2 Euros. Hm? Gibt's nun mal halt. So. Wenn man natürlich jetzt noch weiter forscht, ne, ist ja ganz klar, dass man nicht sich damit einfach so, weil es kann ja nicht sein, dass ein Japaner das erfunden hat. Ne? Deswegen geht man dann eben gern auch mal zurück, meistens noch nach der, also vor dieser ganzen Zeit. Und irgendwo hat irgendwann mal jemand auch so eine Idee gehabt. Ne? Und dann kann man ja sagen, ja, wer hat es erfunden? Die Amerikaner natürlich. Ne? Offenbar hat da 1982 jemand aus Pittsburgh vorgeschlagen, man soll wohl Witzmarkierung mit so einem Doppelpunkt Minus, ne, Klammer zu, markieren. Jetzt Vorsicht aber, ja, meiner Meinung nach sind das die Smileys, ja, nicht verwechseln mit den Emojis. Die Smileys waren ja eigentlich ursprünglich mehr begrenzt auf dieses Grinsegesicht beziehungsweise traurig, ja, Gesicht, und das hat sich immer weiter ausgebaut, aber die Emojis, das waren schon wieder anders, das waren grafische Darstellungen, ja, und von daher, finde ich, muss man schon unterscheiden zwischen den Smileys und den Emojis, ja. Richtige Emojis sind Grafiken und keine Text Zusammenstellungen, ja. Auch schon 1862, ja, könnte man in der New York Times sagen, okay, da war etwas und da haben die mal so ein Semikolon, Klammer zu, ja, einmal reingebracht. Man weiß es nicht, ob es ein Tippfehler war oder ob das Absicht war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, jopp, so ist es. Und dann geht man auch weiter zurück, wenn man sich damit auch nicht abfinden will. Ja, und dann findet man eben auf dem 4000 Jahre alten Tonkrug aus der Hethiterzeit zwei Augen und gebogener Mund. Und dann ist das eben auch ein Smiley. Ja. Und ja, okay, gut. Wie auch immer. Jedenfalls, die Emojis wurden erfunden von ein Japaner, und offiziell ist es tatsächlich dieser Shiketaka Kurita. Normalerweise habe ich kein Problem mit japanischen Namen, aber Shiketaka kommt mir einfach nicht so über die Lippen, ich weiß auch nicht. Der eben mit den 176 Piktogramme für NTT Docomo hier wirklich eine Welle losgetreten hat. Ja. Tja, so ist es. Also dass Mariko Kusaka für den Telekommunikationskonzern Softbank über einen Pager auch 90 Bildchenprogramm habe, das war mir jetzt relativ neu, muss ich sagen. Keine Ahnung, was das war oder warum das nicht in den Fokus gerückt ist. Aber da kann ich ja jetzt momentan nichts dazu sagen, deswegen lasse ich es auch. Aber wie gesagt, offiziell gilt als der Erfinder der Emojis eben Shiketaka Kurita. Und wer es auch erfunden hat, mir egal, denn ich nutze sie gern, immer und immer wieder. Und wie man so schön sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das zählt auch für die Emojis. Manchmal kann man sich einfach eine ganze Riesennachricht sparen und man macht einfach ein passendes Emoji und dann ist eigentlich alles klar. Mobile Spiele-Abo bei Google. Nennt sich ja Google Play Pass. Und der startet nun auch in Deutschland. Bevor ihr jetzt in Panik oder in Verzückung ausbricht, muss ich sagen, Vorsicht, es ist nicht so schön, wie es sich anhört. Ja? Ursprünglich ein, naja, sagen wir mal, so ein Pauschaldienst. Man zahlt 30 Euro, so viel wird es kosten, 30 Euro im Jahr und hat dann Zugang zu Premium-Spiele. Ja, nur ist da leider das kleine Problem, was sind denn Premium-Spiele? Und welche Firmen machen da wirklich mit? Genau das ist nämlich eben das Problem. Also es ist schon so, dass ihr dann mit dem Google Play Pass mehrere hundert Android-Spiele, wahrscheinlich eben auch in Deutschland dann mehrere hundert Android-Spiele quasi kostenlos spielen könnt, ohne dass ihr jedes einzelne kaufen müsst, beziehungsweise eben so In-Game-Sachen kaufen müsst. Aber die Vorstellung, dass man alle Spiele, die was kosten, im Play Store dann kostenlos spielen kann, die ist vollkommen falsch, leider. Und deswegen ist eben das auch fraglich, ob sich das rechnet. Ja, ich meine, ursprünglich 30 Euro hört sich jetzt für ein Jahresabo nicht besonders viel an. Aber wenn man dann auch mal guckt, was von diesen mehreren hundert Spielen, was da eben auch dabei ist, da kommt man schnell auf wenige Games, die man tatsächlich nutzen will oder wo man dafür auch Geld bezahlen würde. Das muss man ja so umrechnen. Ja, was würde man tatsächlich dafür bezahlen? Und dann kommt man eben oftmals auf Summen, die geringer sind als die jährliche Abo-Gebühr. Okay? Sprich, ihr könnt Geld sparen, wenn ihr euch einfach die wenigen Spiele, die ihr wollt, kauft, ja, und auf das Abo pfeift. Ja. Es ist eben kein Netflix für Spiele, wie es ursprünglich mal von vielen Tech-News-Redaktionen eben rausgehauen wurde, sondern es ist eben mehr sowas wie ein Amazon Prime Video. Ja? So eine gewisse Anzahl, wobei das wäre noch geschmeichelt, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre noch geschmeichelt. Also das kann man auch nicht mit Amazon Prime Video vergleichen, weil die haben doch schon eine ziemliche Anzahl von Filmen im Sortiment. Aber hier diese 500 Games ist in der Relation dazu lächerlich. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und auch wenn 30 Euro im Jahr erstmal nicht viel klingen, es ist meiner Meinung nach zu viel für die enthaltenen Spiele. Und dafür, deswegen halte ich das auch für relativ unattraktiv, das Angebot. Aber wer es will, auf jeden Fall soll es jetzt demnächst in Deutschland erhältlich sein. Müsst ihr mal gucken. Möglicherweise wird es sogar schon, oder ist sogar schon freigeschaltet. Mal gucken. So, die Pinephone Community Edition. Die wurde mal wieder bei mir hier in den News angezeigt und das fand ich sehr, sehr interessant. Das Pinephone war ja etwas, was mich sehr interessiert hat und dann durch diese Leistungsdaten, durch die Schwachen, wurde es zunichte gemacht. Also es hat sich nicht viel verbessert. Allerdings gibt es jetzt ein Paket mit Post-Market OS, das ist also dieses Systeme, vorinstalliertes System für das Pine 64, das Pinephone von dem Hersteller Pine 64. Das hat 3 GB RAM, 32 GB Speicher und da ist ein USB-C-Dock dabei. $199 kostet das Ganze. Aber um es gleich direkt zu sagen, das ist für Entwickler. Also das ist für Leute, die basteln wollen. Ja. Es ist für normale Benutzung nicht wirklich gut geeignet. Man kann es durchaus probieren, aber man muss da schon einen Hang haben zum Tüfteln. Ja. Dass da alles reibungslos funktionieren wird, das könnt ihr nicht erwarten. Das Problem ist eben halt die Leistung, es sind eben die Leistungsdaten. Immerhin, das normale PinePhone, ja, also das ohne Convergence-Paket, ja, das hat hier nur 2 GB Speicher und 2 GB RAM und 16 GB eMMC-Speicher, ja. Da ist das doch deutlich besser ausgestattet im 3 GB und 32 GB eMMC-Speicher. Also so übel ist es dann nicht, wenn man damit basteln will. Für mich selbst ist es immer noch sehr, also ich kann da nur mit Unverständnis den Kopf schütteln. Warum macht man da nicht 4 oder 8 GB rein und 128 bzw. 256 GB Storage? Wisst ihr, es ist doch gerade das, was eben nicht problematisch ist. Also das Linux-System, dass das eben noch nicht so rund läuft da drauf, weil es eben grundsätzlich nicht für Smartphones und so weiter jetzt konzipiert wurde und dass man dann noch tüfteln muss und dass da vielleicht mal das ein oder andere nicht richtig funktioniert. Das ist alles wunderbar. Damit könnte ich leben, ja. Aber genau das, ne, RAM und Speicher, Hauptspeicher, das ist genau das, was unkompliziert ist. Eigentlich. Ja, eigentlich. Ich meine, es sei denn, die haben sich dazu entschlossen, nur an 32-Bit-Linux umzusetzen. Das weiß ich jetzt nicht. Dann wäre es natürlich uninteressant, 4 GB zu verbauen, weil man dann nämlich gar nicht die ganzen 4 GB ansprechen kann. Ja, so ist das. Ne? Aber das wäre ja eine Schande, wenn die nicht mit 64-Bit-Linux arbeiten würden auf einem solch fortgeschrittenen Prozessorsystem. Ne? Wäre schon schlecht. Aber der Hauptspeicher dafür gibt es keine Entschuldigung. Also 128 GB Minimum, ja, das kostet nicht mehr viel. Kann ich nicht verstehen. Gut, ich wollte es aber erwähnen. PinePhone Community Edition gibt es jetzt. Preis geht durchaus okay. Ich hätte lieber 100 € mehr gezahlt, hätte ein vernünftiges Smartphone gehabt. Ich hätte sogar 200 € mehr bezahlt. Dann, ja, die Hersteller kommen langsam auf einen Punkt, bei dem man ein Gerät vollladen kann in 10 Minuten. Jo. Sie überbieten sich geradezu. Die Schlagzeilen waren diese Woche überall. Ja. 100 Watt, 115 Watt, 125 Watt. Einer nach dem anderen bietet mehr. So, Entschuldigung, muss gerade das Ding. Und ja, jetzt ist eben der Punkt erreicht, wo eine Ladung komplett innerhalb von 10 Minuten erreicht werden kann, also fast, ja. Ich hab's schon, predigt schon seit Wochen, ja, ich finde es total gut, aber man muss immer aufpassen, ja, wie sich, dass die Akkus das auch aushalten, ja, wie sich das entwickelt. Die Geschichte ist aber auch eine ganz andere, das ist mir heute bewusst geworden. Ich habe ja schon oft über das Ulefone, beziehungsweise über das Ukitel, ja, da gibt es Modelle, die haben über 10.000 Milliampere Akku. Ja, 10.000 Milliampere-Stunden Akku. Es ist Wahnsinn, das ist super. Ja, aber jetzt überlegt mal, wie lange ihr braucht, bis das Teil aufgeladen ist. Ja, wenn ihr zum Beispiel mit einem normalen 2 Ampere Netzteil das Teil auflädt. Ja, dann kommt ihr auf 5 Stunden und das ist noch ohne Leistungsverlust eingerechnet. Ja. Ohne Leistungsverlust, also 2000 Milliampere, also 2 Ampere, ne? 2000 Milliampere, ja? 10.000 hat das Smartphone, hat ein bisschen mehr, aber jetzt runde es mal ab, 10.000, ja. Das heißt, um den Akku voll zu kriegen, muss ja diese Energiemenge transportiert werden, ja, und dann heißt es, wenn das, wenn der Charger nur 2000 mAh kann, dass es 5 Stunden dauert, bis dieser Charger den Akku überhaupt voll hat. In der Realität ist da aber noch ein riesen Leistungsverlust mit dabei. Außerdem können die Akkus am Anfang und am Ende nicht mit voller Geschwindigkeit geladen werden, so dass wir locker über 6 Stunden haben, ja, für so einen 10.000 mAh Akku aufzuladen. Und da wäre es dann natürlich schon besser, wenn man hier sowas hätte. Ja. Ich meine, wenn man dann überlegt, okay, mit 4 Ampere, ja, da wären es dann nur noch 3 Stunden etwa. Ja. Und ja, ich mein, das wäre immerhin schon mal was. Ja. Aber ansonsten müsstet ihr das Gerät über Nacht laden. Ja, und einen guten Schlaf haben, damit ihr auch länger als 6 Stunden schläft. Sonst ist es nämlich immer noch nicht voll, wenn ihr morgens so aufsteht. Ja. So ist das. Also, ja, das sind natürlich solche Überlegungen. Da kommen natürlich diese 125 Watt beispielsweise Aufladekapazitäten doch schon sehr, sehr gut. Denn das mit den 10 Minuten wäre halt zum Beispiel bei 4000 mAh Akkus. Ja, okay, wunderbar. Ja. Aber da könnt ihr ja was sehen, das wären dann schon wieder 25 Minuten beim 10.000 mAh Akku, ne? Mindestens wohlgemerkt. Nun ja, also, aber wie auch immer, der Weg ist richtig, aber ich mahne zur Vorsicht, die Akkus mögen es lieber, wenn man sie langsam lädt, dann ist es nicht so anstrengend. Aber vielleicht kommen die ja auch dahinter, dass man auch in der Akkutechnologie feilen muss und kommen dann vielleicht zu Akkus, die es genau umgekehrt mögen, die genau dann eher schnell geladen werden wollen, statt langsam geladen werden wollen. Das ist durchaus eine Überlegung. Ja. So, tja, nix war's mit dem Google Android TV-Dongle. Ne? Der wurde ja erwartet, dass der angekündigt wurde. Und naja, was wurde aus der Ankündigung? Lächerlich, ja. Also ich glaube, ich hab's auch, ich hab's auch total verpeilt. Ne? Da war doch so eine Live-Übertragung. Da hat doch wieder irgendein Terminplaner versagt bei mir. Habe ich sie ja nicht bei mir eingetragen. Ne? Hätte es mal sollen machen mit Papier und Bleistift. Ne? Ich bin nicht erinnert worden. Zum Donnerwetter. Ja, auf jeden Fall. Nein, halt, Moment. Moment. Der kommt doch erst noch. Nee, ist was anderes. Lange nach der Astronomie kommt erst noch. Oh Mann. Gut, wie auch immer, ich habe es nicht mitbekommen, aber heute habe ich es gelesen. Schade. Google hat uns alle hinters Licht geführt, von wegen neuen Google Android TV Dongle. Jedenfalls jetzt ist er noch nicht angekündigt worden, sondern das Super Special, was noch versprochen wurde, ja, war, dass man jetzt ein Doppelpack Nest Minis bekommt. Ja, genau, diese Nest, früher Google Mini, ne? Google Home Mini, für 20 Dollar, ja, günstiger und freier Versand in den USA, versteht sich natürlich. also, langweilig, ja, okay, schade, war wohl nix, aber vielleicht kommt's ja noch irgendwann. Aufregender war das schon wieder, was ich gelesen habe über das Huawei Mate 40. Da sind nämlich Konfigurationen aufgetaucht, ja, die wohl tatsächlich als seriös gelten können. Das war offenbar ein Leak, der, wenn ich das richtig sehe, sogar von Huawei selbst produziert wurde, aus Versehen wohl, ja. geht da um das Mate 40, Mate 40 Pro. Ich konzentriere mich da gleich mal auf die Pro-Version. Ja. Schön ist, dass der Trend hier hingeht zu mehr Speicher. Natürlich ist man, wäre auch schade, wenn Huawei sich da jetzt nicht dran klammern würde. Ein OLED-Display der besonderen Art soll da dran sein. Nennt sich 90 Grad irgendwas OLED. Und davor, ich gehe davon aus, dass das eben so ein gebogenes Teil ist. Ja, mal sehen. Also nicht zum Klappen, nicht das, sondern dass das Display irgendwo gebogen ist, sehr stark. Und dass die das damit meinen. 1333p Auflösung, also höher als die Standard 1080p Auflösung. Ja, sehr bemerkenswert, 90 Hertz Bildwiederholfrequenz soll das Ganze haben. Erwartet wird da ein Kirin 1020 5G Prozessor und Achtung, haltet euch fest, möglicherweise wird in Europa eine MediaTek Version auf den Markt kommen mit dem Dimensity 1000 Plus. Da wäre ich natürlich Feuer und Flamme dafür. Ja. Aber mit dem Kirin 1020 würde mich auch zufrieden geben. Interessant finde ich bei den weiteren Daten hier, dass auch IP68-Zertifizierung vorhanden ist und ja, jede Menge Kameras. Mehr will ich da jetzt noch gar nicht dazu sagen, weil mal sehen, ob sich da vielleicht sogar noch was ändert bei den Angaben. Jede Menge Kameras und eine Time-of-Flight-Kamera für die Tiefen zu berechnen. Das Pro fängt an bei 8 GB RAM, 128 GB Storage und geht bis 12 GB RAM, 512 GB Storage. Und das ist doch mal ein Wort. Ja. Leider, aber das war auch zu erwarten, leider auch für die Preise gilt das. Und die sind leider nicht ganz so gut. Also das Pro, die größte Version, kostet 1.143 Euro. Da hören sich dann 12 GB und 512 GB RAM gleich gar nicht mehr so gut an, ja, wenn man 1.143 Euro dafür zahlen muss. 1.000 Euro kriegt man immer noch die 8 GB Version mit 256 GB Storage, ja, okay. Wäre jetzt zwar zum Beispiel für mich dann keine Verbesserung, das heißt, ich hätte dann dieselben Speicherdaten, die ich jetzt bei meinem Honor View 20 auch schon habe und das für 1.000 Euro würde ich nicht machen. Ganz einfach, ganz, ganz klar. Ja, würde ich nicht machen zu dem Preis. Von den anderen Versionen möchte ich jetzt nicht sprechen. Also das normale Mate 40 gibt es ab $643, aber da muss ich sagen, da mit der Ausstattung der da braucht man sich auch kein Huawei Mate 40 zu holen. Da kann man sich irgendein anderes Gerät holen zum halben Preis oder sogar noch weniger und kriegt man sogar noch mehr. Ja, also der Weg mit diesen überteuerten Dinger, den Huawei da eingeschlagen hat, schmeckt mir natürlich nicht ganz, aber ich kann es halt nicht ändern. Damit rückt allerdings auch das Mate 40 ein bisschen in die ins Abseits, schafft es also momentan nicht auf meine Top 5 Liste. Ja? Denn entweder stimmt die Ausstattung nicht oder der Preis stimmt nicht. Und ich habe ja schon gesagt, also das geht einfach nicht mehr. Das halte ich nicht mehr für vertretbar, diese Preise, die da verlangt werden. Und ja, geht gar nicht, okay? So sieht es aus und deswegen, jupp, schade eigentlich drum. Dennoch, beim größten Modell sind es beeindruckende Leistungsdaten, die bisher jetzt bekannt wurden und mal abwarten, was da noch alles kommt. Samsung bereitet ja die Veröffentlichung des Flagship Tablets vor, das Tab S7, S7 Plus, ja. Offenbar gibt es da aber auch noch andere Geräte. Es sei denn, es würde sich herausstellen, dass tatsächlich das Flaggschiff-Modell mit einem Snapdragon 662 bzw. 65 laufen würde. Das wäre doch sehr ungewöhnlich. Kann man sich fast nicht vorstellen. Vielleicht auch als A-Version. Also wie gesagt, die S-Version müsste doch ein bisschen mehr Power haben. Die A-Version wird hier gemunkelt. 3 GB RAM, eben mit dem Snapdragon 662 Prozessor. Tja. Also es haut einem einfach nicht von Socken, wie so üblich bei den Tablets mittlerweile. Ich bin schon ziemlich deillusioniert, sagen wir mal so, was die Tablets betrifft. Ja. Ich komme gleich nochmal zu den Tablets, aber vielleicht noch was Vivo. Den scheint es ganz gut zu gehen. Vivo hat eine neue Fabrik gebaut und die wollen jetzt 70 Millionen Einheiten jährlich produzieren. Das heißt, denen geht's doch relativ gut. Und das ist erstaunlich. Vivo ist ja außerhalb von China relativ unbekannt, immer noch. Ja, das sind andere Firmen viel bekannter, mittlerweile sogar Oppo, Xiaomi. Ja, die kennt man. Aber von Vivo, das ist für die meisten Leute noch ein, was, Vivo? Kenne ich nicht. Ja. Und von daher ist es schon sehr erstaunlich. Aber ich sag's ja immer wieder, China braucht eigentlich keinen Markt außerhalb von China, die Firmen. Die können allein schon mit dem chinesischen Markt ziemlich groß werden, ja, weil es eben auch sehr, sehr viele Menschen gibt. Es ist ja ein riesen Wirtschaftsraum. Und also, weiß nicht, da sind manchmal solche Länder außerhalb, wo man denkt, okay, da muss es erfolgreich sein, ne? Sind da Peanuts. Ja, also, ja. Das sieht man ja auch jetzt, ne? Trotz, dass die USA so gegen Huawei schießen, sie haben die Marktführerschaft übernommen. Ja? Und das ist jetzt schon im dritten Monat in Folge. Das heißt, vollkommen unbeeindruckt. Ja, die brauchen keine Google Services. Ja, die brauchen auch keine USA. Die brauchen eigentlich auch kein Europa. Und trotzdem sind sie Nummer 1. So sieht das aus. Nun ja. Gut. Weiter geht's. Ja, genau. Das Huawei MatePad T10 und T10S sind bei Geekbench aufgetaucht. Noch ist da nichts offiziell. Ja, aber das, was aufgetaucht ist, war eine Speicherangabe von 3,5 GB. Also ich nehme mal an, das ist ein 4 GB Modell. Ja. Und ein Kirin 710A Chipsatz. Genau, 4 GB. Und hat da auf Geekbench eine Single-Core-Score von 1415 und Multicore 5190 geschafft. Also das neue Top-Tablet, sage ich mal, von Huawei hält sich ganz gut im Tablet-Bereich, ja, muss man sagen. War ja auch schon bei den vorgehenden Modellen so. Leider muss man ja mit 4 GB RAM bei den Tablets schon zufrieden sein. Ja. Namhafte Hersteller hauen da immer noch weniger rein. Ich werde es nie verstehen, warum. kann's einfach nicht begreifen. Aber ja, die Logik ist eben Ansichtssache. Genau mit derselben Ausstattung übrigens gibt es auch ein Modell, das schon offiziell vorgestellt wurde, nämlich das Honor Tablet 6 und X6. Ja, ich werde mich hauptsächlich an das größere Modell natürlich halten, nämlich das ist das 6 ohne X. Ja. LCD-Bildschirm. Mit Android 10, 5100 mAh Akku, 710 Kirin Prozessor, 10,1 Zoll Display, FHD Plus Panel, das ist interessant. Und eine 2-Megapixel-Selfie-Kamera, ziemlich knapp, genauso wie die 5-Megapixel-Kamera hinten, aber okay, ne? Ihr wisst ja, Tablet und Bilder, naja, kann ich auch verstehen irgendwo. 5100 mAh Akku über USB-C aufladbar. Das hört sich bei mir an, als ob das durchaus auch einige Zeit durchhält am Tag. Ja. Kommt natürlich ein bisschen aufs Display an. Dann der Honor Magic Magic Pencil Stylus ist ebenfalls unterstützt. Ja. Und es sind auch einiges, ist auch einiges an Software installiert, die auch mit diesem Pencil hier auskommen. Ja. Es gibt eine Wi-Fi-Only-Version mit 3 GB, 32 GB RAM und das Top-Modell ist mit LTE 4 GB RAM und 128 GB Storage. Erfreulicherweise für nur $271. Also dieses Modell liegt mir jetzt schon in der Nase, wenn es eins gäbe mit diesen Dingern, und ich sehe auch, dass es wohl auch das tatsächlich gibt, ja, und das ist dann natürlich noch etwas günstiger, klar, 4 GB RAM, 128 GB Storage, ohne LTE, weil ich brauche beim Tablet nicht unbedingt einen LTE-Empfang, ich will nicht noch eine Karte haben, die ich hier bezahlen muss, dann mache ich lieber einen Hotspot mit meinem Smartphone so lange, ja, wenn ich wirklich das unterwegs mal mitnehme, was extrem selten nur vorkommt, das ist für daheim so ein Tablet bei mir. Und ja, dann kommt man recht gut weg, sage ich mal so. Ja. Die LTE-Version, wie gesagt, 271, wenn ich jetzt das hier mal überschlage, wäre es dann wohl so bei $259 etwa, die 4 GB, 128 GB Version, nur Wi-Fi. Ja, also es ist doch wunderbar. Zu dem Preis kann man echt nichts sagen. Da mal gucken, was da passiert. Vielleicht gönne ich mir so ein Teil. Ja, das wird sich zeigen, wie sich das jetzt hier mit meinem Smartphone für nächstes Jahr manifestiert. Ja, wie ich mich da entscheiden werde, was für einen Preisbereich ich da ansetzen will. Ja. Es ist noch nicht ganz klar, ob ich mir ein Outdoor-Gerät kaufe, um einen Garmin zu ersetzen oder eins, um alles zu ersetzen. Ja, es ist alles noch nicht so ganz ausgegoren, aber mal gucken. Jedenfalls das Tablet wäre ja schon mal eine interessante Sache. Offiziell ist es jetzt gestartet, aber ob es und wann es hier zu kaufen ist, das weiß man natürlich nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber okay, gut, ja, muss nicht sofort haben. Gmail hat ein großes Update bekommen für G Suite, aber nur das Gmail für G Suite. Ja, ich habe es ja schon angedeutet, jetzt ist alles wieder zurück. Ja, in der Gmail-App ist jetzt vorhanden Google Chat, Google Meet und Google Rooms. Heißt das Google Rooms? Egal, also Rooms ist auch mit drin. Alles wieder reingepackt, ja. Google, ne? Erst alles rausschmeißen, dann sagen, okay, die Dienste sind weg, dann umbenennen und dann packen sie es wieder rein. Ja, also, es ist, Messaging-Strategie 0. Jetzt probieren sie es im Business-Bereich. Vielleicht klappt es ja da. Was denn, haben die mittlerweile schon so einen Namen, Google, wie Microsoft? Ne? Also, es ist Google, das ist gut, das ist für Business geeignet, fertig. Ne? Microsoft konnte ja auch immer früher immer alles machen, egal was die gemacht haben. Ja, das ist Business-like, das ist perfekt, das nutzen wir auch in unserer Firma, ja, weil wir wollen ja, ne, schön hier Business-like sein. Ne? Wer was anderes nutzt, ist ja nur Privatanwender. Kein Profi. Ne? Also, Profis nutzen Microsoft. Ne? Und ist es schon so weit, dass sie sagen, Profis nutzen Google? Ja. Ist es? Weiß nicht. Ich hab die Verbindung zu den Firmen verloren, weil die nur noch Mist sind. Ja, ich meine, die waren früher auch schon Mist, aber egal. früher war eine Firma mal ganz cool, die hat es visualisiert mit Lemminge in Anzügen, die in den Abgrund stürzen. Einer nach dem anderen hinterher, ne? So einfach, ne? Dem Trend folgen. Zack. Wum, wum. Ja. Weil es sich so gehört, ne? Weil es alle machen. Ja. Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema. Die Firma ist jetzt selbst zum Lemming geworden oder die Kunden von der Firma sind selbst Lemminge. So, jetzt habe ich wieder ein paar Leute auf den Schlips getreten. Ne? Tut mir leid, so sehe ich das halt, wenn man das schon so lange beobachtet wie ich, dann sieht man das, dass wie sich so Firmen verändern und auch Google hat es da ganz klar erwischt. Ja? Auch Google hat diese Entwicklung mitgemacht wie Apple. Erst die super coole neue Firma, die alles rettet, die Technik in die Hände der Menschen bringt. Wahnsinn, fantastisch. Und jetzt, jetzt gehört sie zu Alphabet, Google, ne, und so weiter. Und jetzt ist es auch nur noch eine Firma, die eben für den eigenen Gewinn arbeitet. Und Don't Be Evil ist nur noch interessant, wenn es Umsatz bringt. Jo, also, jedenfalls, Gmail für G Suite ist integriert, in Gmail für G Suite ist jetzt eben dieses Chat, Meet und Rooms integriert worden, neues Layout, ein richtig großes Update ist das, aber, wie gesagt, das ist nur für diese Geschäftsaccounts, ja, ich muss nochmal gerade gucken, dass ich nichts Falsches sage. Yep. Für die Standard privaten Accounts hat sich also da nichts geändert. Da ist nichts eingetragen worden oder ähnlich. Auch das Design ist noch das ganz normal alte Gmail-Design. Da hat sich nichts geändert. Okay, was haben wir denn noch? Die USA möchte, dass TikTok eine amerikanische Firma wird. Ja, so sieht's wohl aus. Leute, es ist der Hammer. Eigentlich ist das die Meldung der Woche. Ja, denn da muss ich sagen, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch bezeichnend. Ich hab's euch noch gesagt, ne? Ich hab's euch noch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, Huawei wird nicht der Einzige sein, der da Schwierigkeiten bekommt. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann hole ich mir halt was anderes. Ich meine, wenn da jetzt kein Google Play Store mehr drauf ist und naja, ich meine, ist ja nur eine Firma, die Android nutzt. Das ist nicht so schlimm. Leute, wer sagt denn, dass nicht bald auch andere chinesische Firmen, Xiaomi, Oppo, Vivo und so weiter, nicht von diesem Ban belegt werden. Jedenfalls ist jetzt auch Software von diesem Ban belegt. TikTok, ihr habt's richtig gehört, Leute. TikTok ist auf dieser Entity-List und amerikanische Firmen dürfen jetzt keine Geschäftsbeziehungen mehr, genau wie das für Huawei gilt, zu der Firma ByteDance haben. So sieht es aus. Und damit landet nach Hardware Huawei auch noch Software von ByteDance, also TikTok, da drauf. Das zeigt, dass die USA auch nicht zurückschrecken vor dem größten Kurzvideodienst ja, der Welt. Denn TikTok ist das. Das heißt, unglaublich hat es eingeschlagen auf der ganzen Welt. Aber das bringt nichts zu, die US-Regierung, ne, findet das nicht richtig und zack. Man könnte fast meinen, als ob die USA probiert, alles, was erfolgreich ist, aus China kommt, zu versuchen, kaputt zu machen, ja, weil sie selbst es nicht schaffen, vernünftige Sachen auf den Markt zu bringen, wo wirklich was bringt, ne, könnte man meinen, weil die Dynamik eben auch fehlt. Man kann es auch anders sehen, die machen nicht das, was die USA wollen, offenbar. Ja, also, und das geht gar nicht. Ne? Nur amerikanische Software ist gute Software. Nur amerikanische Hardware ist gute Hardware. Ja. Also, ich bin mal wieder bestätigt, ja, worden hier durch diese Aktion. Jetzt wird TikTok tatsächlich angehalten, dass sie eben hier als amerikanische Firma auftreten, das heißt ihren Hauptsitz in die USA ziehen und die Server in die USA legen. Ja. Komischerweise war das so, dass es TikTok eigentlich wollten die nach Großbritannien ziehen. Tatsächlich, ich habe ja schon auch deswegen TikTok gelöscht und habe die chinesische Version Douyin benutzt, die aber jetzt auch schon wieder runden ist von meinem Smartphone, weil es genau dasselbe Kram ist. Ja, tut mir leid, ich konnte dem nichts mehr abgewinnen, ob ich jetzt eine selbstverliebte Chinesin oder eine selbstverliebte Amerikanerin auf meinem Bildschirm sehe, ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Ja, Schrott ist beides. Also ist beides jetzt runtergeflogen. Aber das Interessante daran ist eben, dass jetzt TikTok gesagt hat, nee, wegen den Spannungen zwischen Großbritannien und China nehmen wir Abstand von den Plänen. Das ist über den Haufen geworfen worden, wegen der britischen Entscheidung gegen Huawei. Das ist eine ganz interessante Geschichte, auf dem möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. Das ist mir einfach zu blöde, ja, aber ich sage nur, gut, dass der Brexit vollzogen wird, ja, gut, dass der Brexit vollzogen wird, damit wir nicht ein trojanisches Pferd der USA noch in der EU haben, ja. Aber okay, jetzt ist es eben so und jetzt wird sich zeigen, was TikTok weitermacht. Unwahrscheinlich, dass die jetzt in die USA gehen. Oder doch? Ich bin mal gespannt. Ja? Also das sind ja unterschiedliche Firmen. Ja? Das eine ist eine Tochtergesellschaft. Ja? Und jetzt wird sich mal zeigen, die müssten sich dann wirklich abtrennen, komplett abtrennen und dann eben mit einem eigenen Service in die USA ziehen. Ja. Mal sehen, was da noch alles kommt. Aber auf jeden Fall ist das jetzt absurd. Dieser Ban ist genauso absurd wie der Huawei-Ban. Falsche Voraussetzungen, unbewiesene Behauptungen und ungerechtfertigte, illegale Sanktionen bzw. Verbote. Tja, das kann man halt alles machen, wenn man die Weltherrschaft hat. Ja, kann man alles machen. Gut, und wir haben noch was, weil wir jetzt eben schon gerade wieder über Huawei gesprochen haben, noch zwei Sachen davon. Das Multi-Screen-Feature von Huawei, von diesem Magic UI 3.1 und EMUI 10.1, das glaube ich, funktioniert natürlich ja hauptsächlich mit Huawei-Laptops. Es gibt ganz wenige andere Laptops, die auch funktionieren. Aber wie das funktioniert, das könnt ihr mal sehen. Ich verlinke hier was, ja, in Englisch, aber müsste trotzdem ganz gut zu sehen sein und dann GIFs und so weiter. Ganz interessant. Schön, aber naja, es nutzt eben nicht viel Leuten. Ne? Das ist so ähnlich wie mit diesem MeTime. Ja, also, naja, lassen wir es. Das Honor V40, bei uns wird es wahrscheinlich wieder View 40 heißen, ja, ist jetzt verlässliche Gerüchte aufgetaucht, dass das mit einem MediaTek 1000 Plus Prozessor kommen würde. Und Achtung jetzt, das würde auch die Gerüchte bestätigen, dass es zumindest ein Teil der der Huawei Mate 40 Geräte mit einem Dimensity Prozessor gibt. Denn das Honor View 40 hat, beziehungsweise die Honor View Reihe hat immer dieselben aktuellen Prozessoren wie die Mate Reihe. Bloß, dass die im Wesentlichen günstiger von Honor vertrieben werden. Und entweder ist es hier ein kompletter Bruch, so dass also hier ab sofort dann die Honor View Geräte tatsächlich andere Prozessoren haben wie die also zeitlich verbundene Mate Reihe, oder das bestätigt, dass es auch tatsächlich Huawei Mate 40 geben wird mit dem Dimensity 1000 Prozessor von MediaTek. Also heißes Gerücht meiner Meinung nach. Das Ganze wird auch dann wohl mit LPDDR4 Memory ausgestattet sein, UFS 3.0. Batterie wird, oder Akkukapazität wird 4200 mAh sein, ja. 40 Watt Super Wired Fast Charging und 27 Watt Wireless Charging. Jawohl, Wireless Charging ebenfalls vorhanden. Dann auch ein AMOLED-Screen, auch das ist übrigens neu für die Mate 40-Reihe. Ja. Das war bisher auch immer LCD-Displays. Ja. Interessante Sache. 8 GB Hauptspeicher wird das Teil haben, so wie es sich auch gehört. Das war ja auch schon bei den älteren Honor View Modellen so, 256 GB, habe ich ja schon gesagt, Speicher. 90 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja. Glas und Aluminium wird es sein. 32 Megapixel Front-Facing-Kamera mit einem Sony IMX-Prozessor drin. 64 Megapixel Kamera hinten plus eine 12 Megapixel Kamera Ultrawide, eine Telefotokamera und ein 10-fach Hybrid-Zoom. Man darf also einiges erwarten, zumindest wenn die Gerüchte stimmen. Wie gesagt, momentan ist das noch nicht in trockenen Tüchern. Ja. Außerdem wird es noch eine oder soll es noch ein Honor V40 Pro und ein V40 Pro Plus geben. Das Pro Plus kommt sogar mit 12 GB LPDDR4 RAM, ja, aber auch 256 GB Storage. Ich hoffe, da wird sich noch was tun. Das soll sogar ein 120 Hertz Bildschirm haben. Die Kamera ist, das ist jetzt ein bisschen suspekt, ja, statt eine 64 Megapixel von Sony soll die ein 48 Megapixel Kameramodul OV8C haben. Aber ebenfalls ein 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, Telefotokamera, 10-fach Hybridzoom und ein sogenannter Dual optische Image Stabilisierung. Ja. Akku ist der gleiche, 66 Watt Wired Fast Charging, also da gehen wir schon in richtige Fast Charging Bereiche rein. Ja. Und das hört sich alles sehr, sehr gut an. Der Preis übrigens, da muss ich jetzt mal das Ganze umrechnen. Moment mal. 688 Euro wären das für die 12 GB, 256 GB Version von dem Honor V40 Pro Plus. Und das wäre natürlich absolut in dem, was ich dann sagen würde, japp. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und damit kommt hier das Ganze auch wieder auf der Liste vielleicht noch einen Punkt nach oben. Da muss ich dann mal schauen. Im Anschluss der Sendung werde ich einen Blogpost dann noch schnell updaten und dann könnt ihr die aktuelle Liste mal sehen. Gut. Ich glaube, das war's dann auch für die Meldung heute. Dann schaue ich mal kurz in die Community. Ich glaube, da war nichts los. Da war es irgendwie ruhig diese Woche. Ja, da war es ziemlich ruhig. Ja. Also brauche ich auch nichts vorzulesen. Und jetzt kommen wir gleich mal zur App der Woche, die ich noch gar nicht ausgesucht habe. Nee, war natürlich ein Spaß. Natürlich habe ich schon eine App der Woche ausgesucht. Tales of Crestoria ist das Spiel der Woche. Ja, ein ganz normales Spiel. Ist ja schon wieder eine Zeit lang her. Ne? Seit man mal eine ganz normales, sagen wir mal, ganz normale App, ganz normales Spiel als App der Woche hatten. Eieiei, jetzt hat aber als App der Woche hatte. Mensch, das ist so ein komplizierter Satz. Ne? eine schöne Story. In schöner Anime-Manga-Manier, ja, schöne Grafik, klassisches RPG, klassisches Rollenspiel also, ja, nichts MMORPG oder sonst irgendwas, sondern richtig schönes JRPG von Bandai Namco. Und damit dürfte klar sein, dass das keine Billigproduktion ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt. Und das merkt man auch sofort von Anfang an, sei es jetzt bei den Zwischensequenzen, bei den Synchronstimmen, die zum Glück auf Japanisch sind, ja, und bei dem Spiel an sich. Das mutet an wie so ein Final Fantasy, muss man sagen, ja, aber so mehr Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 mäßig, nur halt Anime-Chars. Also, es macht schon was her, ja, und das auf dem Mobilgerät ist ziemlich imposant, das muss man sagen. Diese Anime-RPG-Story ist dann auch schon, na, sagen wir mal, sie ist einfach am Anfang, ja, aber sie fesselt einen dann doch ziemlich stark. Die Charakteren werden nie langweilig, das Kampfsystem ist ebenfalls sehr ausbaufähig und trotzdem ist jetzt nicht so, dass das Spiel davon lebt, es einfach immer nur unfairer zu machen, ja. Sondern das Spiel lebt eben wie ähnlich wie Final Fantasy durch seine Story. Hier muss ich ganz klar sagen, haben die sich übertroffen, was eben das Audiovisuelle betrifft. Vor allem das Zusammenspiel eben zwischen den Audio-Sequenzen die Hintergrundmusik und die Soundeffekte. Das ist alles wunderbar zusammengeführt. Und ich weiß, also das da muss ich sagen, das ist sowas wie ein Vollpreis RPG auf einer Konsole. Anders kann ich nicht sagen. Das eben adaptiert, beziehungsweise grundlegend für ein Mobile-Gerät gemacht, das merkt man. Und da wundert es mich, dass das kein Geld kostet. Ja, zumindest mal, man kann es runterladen. Natürlich sind da In-App-Käufe mit drin. Wäre verrückt, wenn das nicht so wäre, ne? Ganz klar. Aber hat eben auch hier nicht das Gefühl, von Anfang an abgezockt zu werden. Klar, man kommt natürlich dann irgendwann in die Versuchung, um sich selbst aufzurüsten, da halt zu kaufen, Sachen zu kaufen. Aber letztendlich wird sich das auch später erst herauskristallisieren. Anfangen kann man mal sich das Spiel angucken und dann eben mal sehen, ob es einem gefällt oder nicht. Und das ist ja schon mal was. Ja. Also insgesamt muss ich sagen, könnte man das kurz umschreiben mit atemberaubend, wenn einem solch eine Story auch liegt. Ja, das ist nicht immer der Fall. Und auch die Art JRPG, das muss einem natürlich liegen. Aber wenn ihr euch den kompletten Trailer mal auf der Webseite von Bandai Namco anguckt, dann wisst ihr, was ich meine mit atemberaubend und Vollpreisspiel und überhaupt. Also Wahnsinn, da ist was, da steckt eben auch was Großes dahinter, das merkt man. Und das ist kein Game, das schnell zusammengeklickt wurde, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Richtig schön. Tales of Crestoria, ein richtig klassisches RPG mal wieder. Und viele, viele Stunden Spaß sind damit garantiert. Hoffentlich auch, ohne dass man Unmengen an Geld ausgibt. Am Anfang, ja, wie gesagt, kostenlos im Play Store erhältlich. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden. Links dazu, zur App der Woche, zu einigen Themen und natürlich auch zur Line-Community findet ihr in den Shownotes und die müssten irgendwo in eurem Podcast-Player anzuklicken sein. Ja, und von dort aus geht's dann weiter. Gibt es sonst nichts mehr. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.